Ein neuer Fellfreund. Rocky, Chase, Zuma, Sky, Marshall und Rubble waren gleich nach dem Frühstück Richtung Berge gefahren. Diese waren nicht weit von der Abenteuerbucht entfernt. Und direkt bei der Bergstraße gab es eine große, weite Ebene. Sie war perfekt für jede Art von Rennen. Und Chase und Zuma fuhren immer wieder um die Wette. Los, Chase! Los, Zuma! Ja, ihr seid die Schnellsten! Begeistert hüpfte Marshall auf und ab und stolperte prompt über seine Pfoten. Das war natürlich Absicht, ist doch klar. Aber natürlich. Chase und Zuma bogen auf die Zielgerade ein. Ich bin schneller. Abwarten, Kumpel. Seite an Seite rasten die beiden über die Ziellinie. Unentschieden. Schon wieder? Das nächste Rennen gewinne ich. Doch jetzt kam erst einmal Ryder auf seinem roten Quad angefahren. Hallo Fellfreunde. Hallo Ryder. Wir machen ein Wettrennen, um zu sehen, wer der schnellste Hund ist. Aber es endet immer unentschieden. Hast du nicht gesagt, dass du eine riesengroße Überraschung für uns hast? Na dann passt mal auf. Ryder zog sein Pawpad aus der Tasche und drückte auf einen Knopf. Ich bin schon so gespannt. Was es wohl ist? Weiß ich auch nicht. Ist es was zu essen? Also essbar sah der riesige Bus nicht aus, der in der Ferne auftauchte und schnell näher kam. Er war lang und hellgrau, hatte ein rotes Dach und überall prangte das Zeichen der Paw Patrol. Eine weiße Pfote auf rotem Grund. Darf ich vorstellen? Das ist der Paw Patroller. Der Paw Patroller? Was für ein toller Name. Oh, Ryder, ich kann es gar nicht glauben. Und damit sind wir ab jetzt öfter unterwegs? Ja. Man könnte sagen, es ist unsere Zentrale auf Rädern. Und er fährt uns, wohin wir wollen. Spitzenmäßig. Können wir ihn uns mal ansehen? Natürlich. Los, kommt. Wieder drückte Ryder auf einen Knopf und eine Rampe öffnete sich. Sie gab den Blick auf 6 Garagen frei, die übereinander lagen. Und ganz oben auf dem Dach befand sich sogar ein Hubschrauber-Landeplatz. Seht euch um. Und der sieht toll aus. Und passen da auch unsere Fahrzeuge rein? Was denkst denn du? Kommt mit, es wird noch besser. An der Seite des Busses öffnete sich nun eine zweite Rampe. Und Ryder lief mit den Fellfreunden ins Innere des Paw Patrollers. Dort lagen viele gemütliche, große Kissen. Aber nicht nur das. Das ist unser Aufenthaltsraum. Hier könnt ihr euch ausruhen oder Spiele spielen. Und seht euch das an. Ein Leckerli-Automat. Leckerli-Automat? Genau das Richtige für mich. Seht mal, es gibt hier auch einen Platz für mein Quad. Das Quad parkte auf einer höheren Ebene und konnte seitlich hinausgeschwenkt werden. Toll. Aber das war noch lange nicht alles. So, Freunde, das ist der nächste Raum. Hier wird alles so ablaufen wie in unserer Zentrale. Von hier aus bekommt ihr eure Aufgaben. Die Fellfreunde sprangen auf die gepolsterten Bänke, die an den Längsseiten angebracht waren. Rocky, Chase und Marshall saßen auf der einen Seite. Sky, Rubble und Zuma auf der anderen. Ganz weich und gemütlich. Finde ich auch. Und dann entdeckte Rubble vorn am Steuer den Fahrer. Ein Robohund! Allerdings. Ein ziemlich kleiner mit langen Ohren. Der ist ja süß. Der Robohund ist so programmiert, dass er den Patroller fahren kann. Passt mal auf. Robohund hupen. Das funktionierte ja wirklich. Echt laut. Ryders Pawpad meldete sich. Wisst ihr, wer das ist? Jake. Aufgepasst. Ryder zeigte auf die Türen, die sich jetzt schlossen und zu einer Art Monitor wurden. Ein großer Bildschirm. Damit können wir Videospiele spielen. Wir spielen Bell Bell Boogie. Später vielleicht. Hallo Jake, wie läuft die Entdeckungsreise? Hier ist es sowas von cool. Seht euch das an. Jake zeigte auf die Tiere, die sich im Schnee tummelten. Er war nämlich auf einer Expedition in die Kälte. Pinguine, sind die süß. Davon seht ihr noch ganz, ganz viele, wenn ihr herkommt und mich auf den Eisschollen besucht. Auf jeden Fall, wir wollen mal einen Blick auf die Karte werfen. Dein Handysignal zeigt uns genau, wo du bist. So können wir zu dir kommen. Ich freue mich. Und bringt bitte was zu essen mit. Die Kälte macht mich nämlich schrecklich hungrig. Apropos, ich glaube, ich esse gleich einen leckeren Müsli-Riegel. Der tut jetzt gut. Jake zog den Müsli-Riegel aus dem Rucksack und steckte das Handy hinein. Jake, sei vorsichtig! Die Warnung kam zu spät. Oh nein! Der Rucksack rutschte die Eisscholle hinunter. No! Ohne zu zögern schlitterte Jake hinterher. Vorsicht! Die Pinguine stoben auseinander. Aber unterhalb der Eisscholle war das Meer. Pass auf, Jake! Jake streckte die Arme aus. Gleich hab ich ihn! Jake! Oh nein! Der Rucksack versank in dem eisigen Wasser. Und das Signal verstummte. Jake ist in Gefahr, stimmt's? Keine Sorge, wir machen uns auf den Weg. Aber das Handy ist eben ins Wasser gefallen und wir brauchen das Signal, um zu ihm zu kommen. Gut, dass ich gespeichert habe, wo er war. Und der Computer sagt uns, wie wir fahren müssen. Freunde, auf eure Fahrzeuge. Es ist Zeit für unsere erste Fahrt. Ja! Yeah! Die Fellfreunde stürmten hinaus zu ihren Fahrzeugen. Und Ryder machte den Paw Patroller startklar. Los, Robohund, wir starten durch. Der Paw Patroller setzte sich in Bewegung. Der Robohund steuerte ihn auf die Straße. Und während er immer schneller fuhr, öffnete sich die Rampe am Heck. Chase war der Erste, der sein Fahrzeug hineinfuhr und parkte. Und die anderen machten es ihm nach. Dann schloss sich die Rampe wieder. Jake schaute unterdessen verzweifelt seinem Rucksack nach, der auf den Wellen trieb. Oh nein, mein Handy ist weg und alles andere auch. Ganz tief unten in dem eiskalten Wasser. Das Eis unter ihm knirschte und brach. Nein, ich nicht auch noch! Schon spürte Jake, dass er fiel. Aber dann hielt ihn irgendetwas fest. Ein kleiner weißer Hund mit einer dicken Mütze sprang um ihn herum und schleckte ihm das Gesicht ab. Juhu, ich hab's geschafft! Ich hab jemanden gerettet! Dankbar streichelte Jake seinen Retter. Das hast du wirklich sehr gut gemacht. Vielen Dank. Ich wollte immer schon mal jemanden richtig retten. Manchmal übe ich Retten an Pinguinen. Aber die sagen nie Danke dafür. Die sagen überhaupt immer nur... Aber das war toll. Ich bin Jake. Hallo Jake, ich bin Everest. Everest war eine junge Husky-Hündin mit schneeweißem, kuscheligem Fell und großen blauen Augen. Sag mal, Everest, weißt du, wo ich hier ein Telefon finde? Nein, aber wir sollten uns auf den Weg machen. Und wieso? Weil ein böser Sturm aufzieht. Ich habe dich gerade gerettet. Ich möchte nicht, dass dir was passiert. Wir warten ihn in meinem Iglu ab. Ist nicht weit, nur ein paar Kilometer übers Eis. Gibt es heißen Kakao in deinem Iglu? Nein, aber dafür habe ich leckeren Tee mit Hundefuttergeschmack. Dann trinke ich lieber nur Wasser. Der Himmel verdunkelte sich und die ersten Schneeflocken tanzten in der Luft. Das bemerkte auch Ryder, der die Karte mit dem Signal nicht aus den Augen ließ. Wir müssen es schaffen, bevor der Sturm aufzieht. Ich weiß nicht, Ryder. Es ist jetzt schon eisnasenkalt da draußen. Zuma und Rubble steckten ihre Nasen aus dem Fenster und waren im Nu mit Schnee bedeckt. Und es schneit! Der Paw Patroller war zwar groß und schwer, aber die Straßen wurden immer glatter. Sei schön vorsichtig, Robohund. Die Wege sind vereist. Fahr langsamer. Der Robohund nahm den Fuß vom Gas und hielt das Lenkrad ganz fest. Ja, so ist es schon besser. Es schneite immer heftiger und der Himmel war pechschwarz, als Jake und Everest sich auf den Weg zum Iglu machten. Alles in Ordnung bei dir, Jake? Mach dir keine Sorgen um mich. Die Helfer auf vier Pfoten sind schon unterwegs. Ich freue mich schon auf sie. Ich bin hier manchmal ganz schön allein. Hast du eigentlich vor, hier zu bleiben? Es wäre richtig toll, wenn ich einen Freund hätte. Ich bin nur zu Besuch hier. In der Abenteuerbucht gibt es einen Berg, um den ich mich kümmern muss. Die kleine Hündin hielt ihre Nase in den Wind. Der Wind wird stärker. Wir müssen uns Schutz suchen, bis deine Freunde hier sind. Schade, dass du kein Hund bist. Warum denn das? Dann könntest du das machen. Everest warf sich in den Schnee. Hui! Und rutschte den Hügel vor ihnen hinunter. Ach so, du meinst auf den Bauch rutschen. Na dann schau gut zu. Das konnte Jake nämlich auch. Bei mir zu Hause bin ich der Beste im Bauchrutschen. Doch die beiden wurden von einigen Pinguinen überholt. Angeber! Aber jetzt wurde auch Everest schneller. Doch Jake ließ sich nicht abschütteln. Wenn du gewinnen willst, musst du dich anstrengen. Warte nur ab. Ich weiß, wie ich noch schneller bin. Die Hündin nutzte eine kleine Erhebung als Sprungbrett, flog über Jake hinweg und landete kopfüber in einem dicken Schneehaufen. Ist alles in Ordnung? Klar, was denkst du denn, Jake? Ich habe gewonnen. Das war's mit Rutschen. Jetzt müssen wir laufen. Du gehst voraus. Aber der Weg war noch lang und es wurde immer kälter. Ist noch eine ganze Weile zu laufen bis zum Iglu. Das ist okay. Armer Jake, du musst dir einen warmen Pelz wachsen lassen, so wie ich. Aber bis dahin... Everest begann im Schnee zu graben. Everest? Was machst du da? Das siehst du doch, ich buddel. Schnell hatte sie ein Loch in den Schneehaufen gegraben, in dem sie und Jake Platz hatten. Wir hätten es nicht mehr bis zum Iglu geschafft. Diese Höhle schützt uns auch. Super gebuddelt. Hier drin ist es wenigstens trocken. Ja, und dein Fell ist wirklich kuschelig warm. Ja, das finden die Flöhe auch. Flöhe? Reingelegt. Warte, was? Oh, oh, das waren doch wohl hoffentlich keine Bären. Bären? Keine Angst, Jake, hier gibt es gar keine Bären. Ja, aber hörst du das? Ach, das ist kein Bär. Das ist nur mein Magen. Der knurrt immer ganz schön doll, wenn ich Hunger habe. Ach so, dann hab ich was für dich. Ein Müsli-Riegel, hier. Schmeckt der wie ein Hundeleckerli? Nein, der schmeckt eher wie Müsli. Kenn ich nicht, aber danke. Everest probierte ein Stück. Mhm. Der schmeckt echt lecker. Ich bin froh, dass ich dich gerettet hab. Ja, das bin ich auch, Everest. Das bin ich auch. Und weitere Hilfe war ja auch bereits unterwegs. Die Helfer auf vier Pfoten kommen und retten Freunde in Not. Egal wie weit, egal wie schwer, wir bringen alles wieder ins Lot. Wann sind wir endlich da, Ryder? Wir sind noch eine Ecke weg, wir müssen schon noch ein Stück fahren. Der Paw Patroller geriet wieder ins Rutschen. Unser Robohund ist ein ganz schön rasanter Fahrer. Aber zumindest kamen sie so schnell vorwärts. Seht mal, Pinguine! Pinguine? Ist hier irgendwo Wasser? Schwer zu sagen. Im Moment ist hier alles mit Schnee bedeckt. Hallo Pinguine, wie geht's denn so? Wieder rutschte der Bus zur Seite. Seid ihr alle fest angeschnallt? Ja. Ja, Ryder. Ich bin auch angeschnallt. Angeschnallt? Ja, ich auch. Sehr gut. Also runter vom Gas, Robohund. Hier darfst du nicht so schnell fahren. Aber die Bremse reagierte nicht. Langsamer. Überhaupt nicht. Ungebremst raste der Paw Patroller über den unebenen Boden, bis das Ruckeln plötzlich aufhörte. Na sowas, die Straße ist gar nicht mehr holprig. Stimmt's, Ryder? Ich glaube, wir sind gar nicht mehr auf der Straße. Damit hatte Ryder leider recht. Ich hab's gewusst. Wir fahren gerade auf einem zugefrorenen See und das Eis ist hier noch nicht dick genug. Unter ihnen knackte und knirschte es. Sie mussten dort weg. Schnell. Na los, Robohund, gib Gas. Wir müssen schnell wieder zurück auf die Straße. Der Robohund drückte das Gaspedal durch. Der Bus geriet ins Rutschen, schlingerte nach rechts und wieder nach links und plötzlich erschien vor ihnen ein Wassergraben. Er verlief quer über das Eis. Volles Tempo, wir müssen da rüber. Sie rasten auf die Stelle zu, hoben ab und kamen auf der anderen Seite wieder auf. Das war gut. Und jetzt zurück auf die Straße. Bis zum Ufer war es nicht mehr weit. Der Robohund riss das Lenkrad herum und dann hatten sie endlich wieder festen Boden unter den Reifen. Das war knapp. Kurze Zeit später waren sie endlich am Ziel. Wir sind da. Wir haben es geschafft. Aufgeregt sprangen alle aus ihrer rollenden Zentrale. Also der Karte nach muss Jake uns ungefähr von hier aus angerufen haben. Aber hier ist überhaupt keiner. Er hat wahrscheinlich irgendwo Schutz gesucht vor dem schweren Sturm. Suchen wir ihn. Jake! Jake! Jake! Aber um sie herum waren nur Eis, Schnee und Wasser. Wenigstens hatte der Sturm nachgelassen. Gesundheit! Jake und Everest steckten ihre Köpfe aus der Höhle und die Hündin schleckte ihm erleichtert übers Gesicht. Oh, das ist gemein. Ich kann meine Arme nicht bewegen. Dann buddel ich dich mal aus. Es dauerte nicht lange, da standen die beiden wieder im Freien. Oh, Everest, du bist einfach stark. Das hörte die Hündin sehr gern. So stark, so stark, so stark. Moment, wie stark bin ich eigentlich genau? Das erkläre ich dir besser auf dem Weg zum Iglu. Die Fellfreunde suchten immer noch die Gegend ab. Keine Spuren. Ach, nur mehr süße Pinguine. Ein Pinguin war direkt neben Sky aufgetaucht. und rutschte jetzt auf dem Bauch einen vereisten Hügel hinunter. Marshall stapfte ein Stückchen weiter durch den Schnee. Was war das? Das Geräusch kam aus einer kleinen Höhle. Aha. Aber da saß nur ein weiterer Pinguin. Du bist nicht Jake. Der Pinguin stupste Marshalls Nase an. Autsch. Entschuldigung. Der kleine Dalmatiner krabbelte wieder hinaus, doch dabei fiel ihm eine Ladung Schnee auf den Kopf. Polizeihund Chase machte unterdessen eine Entdeckung. Zuma, sieh dir das an! Im Wasser schwamm etwas, das den beiden sehr bekannt vorkam. Das ist doch der Rucksack von Jake. Rettungsring! Schnell zog Zuma den Rucksack an Land. Ich sag Ryder Bescheid. Ryder, wir haben Jakes Rucksack mit dem Handy gefunden. Der Rucksack ist ins Wasser gefallen und ist jetzt gefroren. Gut, jetzt wissen wir, dass er hier war. Und wahrscheinlich wird er nichts zu essen bei sich haben. Chase, sieh mal dort. Sind das nicht Spuren? Ja, Ryder hatte recht. Es sind die Spuren von Jake. Und was ist das? Hundespuren. Oh, die Pfoten sind fast so groß wie meine. Die Spuren müssen uns zu ihnen führen. Gehen wir los. Doch so einfach war das nicht. Ryder, ich glaube nicht, dass das geht. Sie sind eingeschneit. Es wird bestimmt schwierig, Jake unter dem frischen Schnee zu finden. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Alle Hunde zum Paw Patroller. Ryder braucht uns. Marshall, Zuma, Sky, Rubble, Rocky und Chase flitzten los. Wie immer, wenn Ryder sich rief. Nur, dass sie jetzt zum ersten Mal zu ihrer rollenden Zentrale rannten. Natürlich war Marshall mal wieder der Letzte. Sein Kopf steckte in einem Schneeball fest. Und als er den abschüttelte, wurden aus dem einen Schneeball 6 kleine. Ein kleiner Schneemann für jeden Hund. Zusammen stürmten sie die Rampe hinauf und geradewegs in ihre fahrende Einsatzzentrale. Dort sprangen sie auf die Bänke und Ryder schaltete den großen Bildschirm ein. Die Helfer auf 4 Pfoten sind bereit, Ryder. Wir wissen alle, warum wir hier sind. Jake wird vermisst und seine Spuren sind zugeschneit. Wir müssen ihn finden, und zwar schnell. Chase, ich brauche deine Spürnase und deinen Polizeiwagen, um seine Spur zu finden. Das ist ein Fall für Chase. Sehr gut. Und Sky, du suchst Jake von der Luft aus. Ich bin ein Flughund. Sehr gut. Und alle anderen von euch können im Paw Patroller mitfahren, falls wir noch Hilfe brauchen. Die Helfer auf 4 Pfoten legen los. Ryder lief zu seinem Quad, das auf einer Plattform stand, die nun herausgeschwenkt wurde. Chase sauste zu den Garagen und sprang in sein Polizeiauto. Und Sky flitzte aufs Dach, wo ihr Hubschrauber stand. Obwohl dies ihr erster Einsatz im neuen Paw Patroller war, wusste jeder genau, was er zu tun hatte. Kaum saßen alle in ihren Fahrzeugen, setzte sich der Bus in Bewegung und die drei rasten hinter ihm her. Doch erst fuhr Ryder noch die Kufen seines Quads aus. Schneequad! So konnte er auf dem Schnee viel sicherer fahren. Sky, hast du Jake schon entdeckt? Bis jetzt nicht! Überall nur Schnee! Schnee und noch mehr Schnee! Jake und Everest erreichten jetzt eine tiefe Schlucht, über die eine schmale Brücke führte. Mein Iglu ist gleich hinter der Eisbrücke. Also, ich weiß nicht. Meinst du, die hält? Naja, anders kommen wir nicht rüber. Ein Pinguin tauchte hinter ihnen auf und watschelte als erster über die sehr brüchig aussehende Brücke. Die geben immer so an. Na komm. Na schön. An leichte Sachen denken. Federn, Popcorn, fluffige Wolken. Aber das half nicht. Und auf der Eisbrücke erschienen die ersten Risse. Oh, oh. Polizeihund Chase hatte unterdessen eine Spur entdeckt. Was ist denn los? Ich rieche was, was du nicht riechst, und das riecht nach Jake. Jakes Spuren. Auf geht's! Jake und Everest trauten sich kaum weiterzugehen. Hörst du das? Die Brücke knackt. Ich glaube nicht, dass die mich hält, Everest. Ryder, ich sehe Jake und den Hund. Sie sind auf einer Brücke aus Eis und das Eis bricht gerade. Macht schnell! Alles klar, Sky. Wir sind unterwegs. Vom Hubschrauber aus konnte Sky alles genau sehen. Und sie steuerte jetzt direkt auf die Brücke zu, wo Jake mittlerweile auf allen Vieren hockte, um sein Gewicht ganz gleichmäßig zu verteilen. Ich höre, was kommt. Ein Hubschrauber. Sieh mal. Und Autos kommen auch. Erleichtert blickte Jake auf die andere Seite der Schlucht zu seinen Freunden. Selbst Sky kletterte gerade aus ihrem Hubschrauber. Das sind die Retter auf vier Pfoten, von denen ich dir erzählt habe. Hallo, Chase! Oh. Hallo! Die Risse in der Eisbrücke wurden tiefer und tiefer. Oh je, die Brücke bricht gleich durch. Und dann fällt er runter. Ryder, was machen wir denn jetzt? Ich glaube, ich habe schon eine Idee. Chase, ist die Seilwinde bereit? Wuff! Seilwinde! Der kleine Schäferhund zog das Seil mit dem Haken von der Winde, die vorn an seinem Polizeiauto befestigt war, und brachte das Seil zu Ryder. Danke. Sky, du fliegst bitte mit dem Seil rüber zu Jake. Chase wird dann Jake und den Hund von der Brücke ziehen. Wenn sie abstürzen, ziehen wir sie rauf. Ein guter Plan. Ich bin ein Flughund. Wuff, Flügel! Die Flügel steckten in dem kleinen Rucksack, den Sky auf dem Rücken trug. Sie schnappte sich das Seil und flog los. Everest konnte es kaum glauben. Wow, ein fliegender Hund. Das gibt's doch gar nicht. Jake, mach das Seil an dir fest, dann ziehen wir euch da runter. Sky befand sich jetzt direkt über der Brücke und ließ das Seil fallen. Fang! Jake griff zu und wickelte es sich erleichtert ganz fest um den Bauch. Dann nickte er der Hündin zu. Und, bist du bereit? Oh ja, ich kann es kaum erwarten. Everest sprang auf Jakes Arm. Jake, wir ziehen euch jetzt ganz langsam rüber zu uns. Fertig, Chase? Fertig. Jetzt ist wohl nicht der richtige Moment, um mich am Ohr zu kraulen, oder? Halt dich fest. Und los. Wuff, wuff. Chase setzte die Seilwinde in Gang. Das Seil straffte sich und zog die beiden langsam von der Brücke. Jake und Everest hatten schon fast wieder festen Boden unter den Füßen, als die Eisbrücke unter ihnen brach. Sie stürzten in die Tiefe und wurden dabei gegen einen Felsen geschleudert. Doch durch den Aufprall war das Seil beschädigt worden. Es riss. Im letzten Moment warf Jake die Hündin über die Felskante und klammerte sich dann mit einer Hand an der Kante fest. Keine Angst. Ich hol dich rauf. Lass mich nicht fallen. Everest schnappte nach Jakes Ärmel und zog ihn langsam und vorsichtig zu sich hinauf. Geht es dir gut? Ich hab dich zuerst gefragt. Es geht mir sehr gut, danke. Du hast mich gerettet. Schon wieder? Ja, zweimal gerettet an einem Tag. Das war der allerschönste Tag. Jetzt kamen auch Ryder und die Fellfreunde angelaufen. Jake, alles in Ordnung? Alles bestens. Das verdanke ich Everest, dir und deinen Fellfreunden. Darf ich bekannt machen? Meine Retterin Everest. Everest, das sind Ryder und die Helfer auf vier Pfoten. Hallo Everest! Hallo Ryder! Hallo allerseits! Jake hat mir viel von euch erzählt. Doch zum Kennenlernen war später noch Zeit. Ist euch kalt, ihr müsst euch aufwärmen. Besorgt zog Marshall eine Wärmedecke aus seinem Rucksack. Wunderbar. Danke sehr, Marshall. Am besten kommt ihr rein. Da drinnen ist es schön warm. Das war eine gute Idee. Und im Nu hockten alle im Paw Patroller und wärmten sich auf. Hier hast du ein Leckerli, Everest. Ja. Lecker. Danke. Und vielen Dank für die Hilfe, Paw Patrol. Everest sprang von der Rampe wieder ins Freie. Sag mal, Everest, was hast du denn jetzt vor? Ich muss irgendwie einen anderen Weg finden, wie ich zu meinem Igloo komme. Ich habe eine Idee. Du hast doch gesagt, dass du hier manchmal so allein bist. Hast du nicht Lust, mit uns zu kommen in die Abenteuerbucht? Ich könnte einen schlauen Hund wie dich gebrauchen, der mir bei der Arbeit hilft. Wirklich? Oh ja, natürlich. Du könntest verirrte Schlittenfahrer aufspüren, die Wege freiräumen und sogar bei Rettungseinsätzen mitmachen. Ich liebe Rettungen. Wir haben noch Platz im Paw Patroller. Du meinst gemeinsam mit dir und den Hunden? Juhu! Begeistert schleckte Everest Jake übers Gesicht. Doch dann spitzten die Hunde die Ohren. Was war das? Gibt es hier etwa Bären? Das ist nur mein Magen, der knurrt, wenn ich Hunger habe. Habt ihr noch mehr Leckerlis? Und ob sie die hatten. Wenig später machten sie sich auf den Heimweg. Die Helfer auf vier Pfoten kommen und retten Freunde in Not. Egal wie weit, egal wie schwer. Als sie Jakes Berghütte erreichten, waren alle ziemlich hungrig. Schnell zündeten sie ein Lagerfeuer an und grillten Marshmallows, von denen Everest die meisten bekam. Danke für die Leckerlis. Und nochmals vielen Dank, Ryder, dass du uns gerettet hast. Ohne meine Hunde hätte ich das nicht geschafft. Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Ach übrigens, da fällt mir was ein. Everest, ich hab etwas für dich. Was meinte Ryder? Weil du Jake geholfen hast und weil du ein richtig guter Rettungshund bist, gehörst du jetzt auch zu den Helfern auf vier Pfoten. Feierlich befestigte Ryder genau so einen Chip an Everests Halsband, wie ihn auch die anderen Fellfreunde trugen. Wow, juhu, jetzt bin ich richtig dabei. Ja. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer danke, Ryder. Danke, meine Freunde. Das war mein allerschönster Tag. Was war das? Donner? Nein, das war schon wieder mein Magen. Ich habe nämlich immer Hunger. Warte, ich hole schnell noch einen Marshmallow. Marshall sprang auf und schnappte nach der Tüte mit den Leckereien, die auf dem Tisch lag. Doch dabei fiel der Tisch um und der kleine Dalmatiner lag drunter. Kann mir mal jemand helfen? Everest zögerte keine Sekunde. Mach ich doch gern. Mit Schwung zog sie den Tisch weg. Die Tüte flog in die Luft und ein Marshmallow nach dem anderen landete in Everests Maul. Ich liebe Rettungen. Die Fellfreunde hatten also Zuwachs bekommen. Darüber waren alle glücklich und sie freuten sich schon jetzt auf ihr nächstes Abenteuer.